Haare braun, sexuelle Neigungen bisexuell, Zusatz Neuling im Club. Name Lukas, Alter 56, Geschlecht männlich, Größe 1,87. Haare braun mit grauslich, sexuelle Neigungen bisexuell, Zusatz Mann von Lena. Name Lena, Alter 58, Geschlecht weiblich, Größe 1,67, Haare blond, sexuellen Neigungen bisexuell, Zusatz Frau von Lukas. Name Melanie, Alter 24, Geschlecht weiblich, Größe 1,80, Haare blond, sexuelle Neigungen hetero, Zusatz lässt sich gerne von vielen Männern ficken. Abschlusswort. Diese Geschichte basiert sogar zum größten Teil auf Wahrheit. Ich habe ein paar Detektei ausgeschmückt, aber fast so ist es mir im Alter von 21 wirklich ergangen. Die Namen sind selbstverständlich erfunden, sowie die anderen personenbezogenen Details. Immerhin will ich ja nicht eventuelle Leser dazu bringen, jemanden fälschlich oder korrekt zu beschuldigen. Diskretion ist in der Szene schließlich großgeschrieben. 15. und letztes Kapital. Die Freundin meiner Tochter. Oh oh. Seit etwa einem Jahr hat meine Tochter eine Freundin, die lesbisch ist. Sie hat mir versichert, dass sie es nicht war. Als ich meinte, dass es ihre Sache war und ich sie liebte, egal ob sie so war oder so, meinte sie nur: Danke, Mama. Etwa nach einem halben Jahr hat sie mir ihren Freund vorgestellt und ich freute mich für sie, denn sie schien glücklich zu sein. Franzi kam allerdings immer seltener, bis sie irgendwann nicht mehr kam. Als ich meine Tochter fragte, was los war, meinte sie traurig: Wir haben uns gestritten. Es vergingen mehrere Wochen, ohne dass sich etwas veränderte. An einem Freitagabend ging ich zum Einkaufen fürs Wochenende. Ich stand auf, gerade beim Wein, und überlegte, ob ich mir einen netten Abend bei Wein und Film machen sollte, als ich meinen Namen von hinten hörte. Hallo Petra, was machst du denn hier? Ich drehte mich um, Franzi kam auf mich zu. Hallo, ich überlege, welchen Wein ich kaufen soll. Sie sah auf das Regal, griff nach einer Flasche und meinte: Der hier ist gut. Ich sah auf die Flasche. Sie hatte den Wein aus meiner Jugend erwischt, den ich immer liebte. Oh, du hast einen guten Geschmack. Ich grinste, nahm ihr die falsche ab. Ich dachte, das ist die richtige. Na, was machst du heute Abend so? Wir gingen weiter durch den Laden. Sie seufzte schwer. Ich weiß nicht, eigentlich wollte ich ja weggehen, aber irgendwie ist das alleine blöd. Ich sah sie an. Ich weiß, was du meinst. Als ich noch in deinem Alter war, ging es mir oft ähnlich. Sie sah mich an. So alt bist du doch gar nicht. Ich lächelte mitleidig, sagte aber nichts dagegen. Als wir an den Schecks standen, meinte ich: Weißt du was? Warum machen wir keinen Mädelsabend? Wein, Filme und Reden. Sie sah mich überrascht an. Das heißt, falls du nichts dagegen hast, mit einer alten Schachtel wie mir rumzuhängen. Ich grinste über die offensichtliche Freude. Sie meinte: Gerne, aber warte mal kurz. Sie verschwand und ich grinste. Der Abend würde wohl nicht so einsam wie gedacht. Als sie wiederkam, hatte sie zwei weitere Flaschen Wein. Willst du mich abfüllen? Lachte ich. Sie wurde rot und murmelte etwas von Unsinn. Aber Jahre als Mutter zeigten mir, dass ich überraschend wohl ins Schwarze getroffen hatte. Ich grinste. Jetzt wusste ich, warum die beiden sich gestritten hatten. Auf dem Heimweg unterhielten wir uns über verschieden unwichtige Dinge. Als sie unsicher fragte: Sandra ist nicht da, oder? War mir klar, dass sie wohl Schuldgefühle hatte. Nein, sie ist übers Wochenende meistens bei ihrem Freund. Es ist wohl eher unwahrscheinlich, dass sie vor Sonntagmittag nach Hause kommt. Zu Hause machten wir es uns auf dem Sofa bequem, mit jeder einem Glas Wein. Wir schauten einen Film im Fernsehen. Als er aus war, redeten wir über verschiedene Dinge. Irgendwann meinte sie, meine Eltern haben es nicht gut aufgefasst, als ich sagte, dass ich auf Frauen stehe. Ich seufzte, es war schon schwer genug, von anderen akzeptiert zu werden. Wen einen aber schon die Familie ablehnte, war das hart. Ich weiß, wie Saar ist. Sie sah mich überrascht an. Ich grinste. Du kannst es nicht wissen, aber ich bin bisexuell. Sie legte ihren Kopf schief. Was heißt das? Ich grinste. Das heißt, dass ich sowohl auf Männer als auch auf Frauen stehe. Sie lächelte. Das muss schön sein. Sie klang bitter. Einfacher ist es nicht. Als ich in deinem Alter war und mich outete, so wie auch eine Freundin von mir. Sie sah mich gespannt an. Anfangs hatten es meine Eltern null toleriert. Irgendwann aber haben sie sich damit abgefunden. Ich spürte, wie ich traurig wurde. Meine Freundin allerdings hat sich das Leben genommen. Sie sah mich geschockt an. Die meisten sehen in einem bisexuellen Menschen keinen, der auf Männer und Frauen steht. Sie sehen nur, was sie wollen. Jemand, der bisexuell ist, ist für die meisten Menschen nichts anderes als ein Schwuler oder eine Lesbe. Sie schüttelte den Kopf. Ich kann das nicht verstehen. Ich nickte. Weißt du? Sagte sie zögerlich. Ich habe noch keine Erfahrungen mit Frauen. Ich sah sie neugierig an. Sie wurde rot und ich grinste. Wen du reden willst, höre ich dir gerne zu. Sie brauchte einen Moment, um mich anzusehen. Als sie den Kopf hob, sah sie entschlossen aus. Ich will nicht reden. Ich lächelte mir. War schon klar, worauf es hinauslaufen würde. Nicht? Was möchtest du denn dann? Ich spielte die Unschuldige. Sie sah verlegen aus, sprach aber nicht. Ich war beim Sex zwar selten die Führende, aber ich beschloss, ihr etwas zu helfen. Ich nahm ihr das Glas Wein aus der Hand und stellte es mit meinem auf den Tisch. Dann drückte ich sie auf die Kissen. Möchtest du lieber das? Ich legte meine Hand auf ihren nackten Bauch, wo ihr Top hochgerutscht war. Sie holte hörbar Luft. Sie war äußerst jung im Vergleich zu mir, fast halb so alt. Ich ließ meine Hand nach oben zu ihrer Brust wandern. Ich küsste sie, während meine Hand ihre Brust umfasste. Sie stöhnte. Ich spürte ihre Hände, die sie an meine Hüfte gelegt hatte und ungeschickt versuchte, unter mein Shirt zu kommen. Ich grinste. Wollen wir lieber ins Schlafzimmer gehen? Sie sah mich mit großen Augen an, dann nickte sie unsicher. Ich nahm sie bei der Hand und wir gingen gemeinsam nach oben. Im Schlafzimmer stellte ich mich vor sie, küsste sie erneut, dieses Mal mit Zunge, spielte mit ihr, was sie erneut stöhnen ließ. Ich hob ihr Top an, was ich ihr über den Kopf zog. Sie war etwas größer als ich, was es mir schwer machte. Als es neben uns zu Boden fiel, hatte ich mich bereits daran gemacht, ihre Brüste zu massieren. Sie waren etwa genauso groß wie meine eigenen. Sie legte ihre Hände an meine Hüfte und zog an meinem Shirt. Ich ließ sie es mich ausziehen und sie stöhnte überrascht auf, als sie sah, dass ich keinen BH trug. Ich lächelte, als sie meine Brust anfasste und massierte. Als sie an ihr zu saugen begann, stöhnte ich, legte meine Hände an ihre Hüfte und gab ihr einen Klaps auf den knackigen Arsch. Ein solch junges Ding hatte es gut. Ich öffnete ihre Jens, Jens war auch da, und schob meine Hand direkt unter ihren Slip. Sie stöhnte, während meine Hand über ihre bereits feuchter werdende Muschi rieb. Sie versuchte es mir nachzumachen. Anders als sie hatte ich aber eine Jogginghose an. Sie versuchte, den Knoten aufzubekommen, während ich einen Finger in sie schob. Daraufhin ließ sie es, stöhnte und klammerte sich an mich. Es überraschte mich, wie feucht sie bereits war. Ich fingerte sie ein, während sie stöhnte, spüre ich, wie es mich geil machte. Als ich die Finger aus ihr zog, stöhnte so geil, dass ich spürte, wie ich endgültig feucht wurde. Ich zog sie nun aus, während sie mich auszog. Nackt auf dem Bett lagen wir nebeneinander. Ihre Hand, schön und weich, wanderte über meine Brüste nach unten über meinen Bauch. Ich stöhnte, als sie meine Scheide zu reiben begann. Sie war unerfahren und auch etwas unbeholfen, doch gerade das machte mich richtig geil. Ich ließ sie an mir spielen und üben, während ich mit geschickten Händen ihre Brüste, ihren Arsch und ihre geil nasse Scheide streichelte. Ich zeigte ihr an ihrem Körper, wie ich es an meinem mochte, und sie war eine gehorsame Schülerin. Es dauerte nicht lange und sie stöhnte angestrengter. Ihr Körper verkrampfte sich und sie wurde lauter, als ich intensivieren zu reiben begann. Als sie kam, spürte ich, wie meine Hand nass wurde. Ich lächelte über ihre ausgelassene Ekstase. Sie streichelte mich und versuchte alles, um mich auch zum Orgasmus zu bringen, doch sie schaffte es leider nicht. Wir lagen nebeneinander. Ich hatte sie im Arm und sie entschuldigte sich immer wieder. Ich lächelte. Mach dir nichts draus, bei mir ist es nicht so einfach. Ich öffnete den Nachttisch und holte eines meiner geiler Spielsachen heraus. Ich reichte ihr den Massagestab und sie sah mich fragend an. Ich zeigte ihr lächeln, wie sie es machen musste. Ich drückte ihren nackten Körper an mich, als sie anfing, meine Muschi mit dem Stab zu stimulieren. Schon nach kurzem stöhnte ich und spürte, wie meine Erregung sich stark steigerte. Sie saugte an meiner Brust, während sie mich weiter mit dem Stab beglückte. Als ich spürte, dass es nicht mehr lange dauern würde, drückte ich sie auf die Matratze, legte mich auf sie, sodass nun der Massagestab uns beide geil machen konnte, und küsste sie, während wir stöhnten. Der Massagestab war kraftvoll und extrem geil. Sie als sehr Unerfahrene würde damit sicher nicht lange brauchen. Unser Stöhnen wurde stärker. Ich wusste, ich würde jeden Moment kommen. Ich verkrampfte mich, spürte, wie sich meine Muschi zusammenzog. Ich immer nasser wurde und schließlich, als ich mich fest gegen den Stab drückte, was ihn gegen sie drückte, schrie ich laut: Ja, ich komme! Sie stöhnte lauter und ich wusste, sie würde auch jede Sekunde ihren Höhepunkt haben. Gemeinsam kamen wir, der Stab weiter zwischen uns gepresst. Als wir ihn entfernen wollte, drückte ich mich wieder fest gegen ihn. Ich wollte mehr. Und nun, da ich bereits so geil war, würde es schneller gehen. Ihr Stöhnen hielt an, sie sah mich erstaunt an. Ich küsste und saugte an ihrer Brust, während mein Orgasmus von Neuem aufflammte. Sie wand sich unter mir und ich wusste, so etwas hatte sie nie erlebt. Als sie erneut kam und kurz darauf, legte ich mich neben sie beide schwer atmend, lagen wir da. Nach einem Moment kam sie schneller zu sich, als ich meinte sie. Du bist wirklich geil. Was war das am Schluss? Ich habe es mir schon öfter selbst gemacht, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Ich sah sie lächelnd an. Als sie das letzte Mal gekommen war, hatte ich gespürt, wie sie abgespritzt hatte. Nun, das nennt man Abspritzen oder Squirting. Sie sah mich erstaunt an. Das war Squirting? Sie sah erstaunt aus. Kennst du das? Sie nickte. Ich habe in der Uni über sowas gelesen. Der weibliche Orgasmus, auch Squirting genannt, ist Wehen, die Frau einen Orgasmus hat und dadurch während des Orgasmus Fleischlichkeit aus der Scheide spritzt. Das ist ja ekelhaft. Deswegen wird es auch Abspritzen genannt, wie man es eben auch beim Männchen Orgasmus nennt. Ey, was ist los mit dir, Junge? Ich lächelte. Genau, aber anders als bei Männern handelt es sich bei uns natürlich nicht um Sperma. Sie lag eine Weile schweigend neben mir und schien in Gedanken. Wir sollten Sandra nichts davon sagen. Ich sah sie an und lachte. Echt nicht? Ich dachte, ich schreibe ihr gleich eine SMS, wenn wir aufgestanden sind. Sie sah mich erschrocken an. Das war Sarkasmus. Glaubst du wirklich, dass ich mein Sexualleben vor meiner Tochter ausbreite? Sie schüttelte langsam den Kopf. Außerdem denke ich, würde es euren Streit nur unnötig schüren. Versuch dich wieder mit ihr zu vertragen. Sowohl wegen ihr als auch für dich selbst. Sie machte den Mund auf, um etwas zu sagen. Ich weiß inzwischen, dass der Streit wohl wegen genau dem, was wir gemacht haben, war. Sie sah mich erstaunt an. Ich lächelte. Als ich ihren Po streichelte und sie mich anlächelte, wusste ich, der Abend war noch nicht gelaufen. Nachwort 15, die Freundin meiner Tochter. Name Franzi, Alter 20. Geschlecht weiblich, Größe 1,70, Haare schwarz. Sexuelle Neigungen lesbisch. Zusatz, eine Freundin von Sandra. Name Sandra, Alter 19. Geschlecht weiblich, Größe 1,67, Haare blond, sexuellen Neigungen hetero. Zusatz, Tochter von Petra. Name Petra, Alter 41, Geschlecht weiblich, Größe 1,65, Haare blond, sexuelle Neigungen bisexuell. Zusatz, Mutter von Sandra. Abschlusswort. Diese Geschichte stammt von einer befreundeten Person, die mir das vor langem mal erzählt hat. Auch hier sind Namen natürlich wieder vollkommen erfunden, wie auch die anderen Personen Daten. Sie erzählte mir damals, dass sie die Mutter ihrer besten Freundin als ihre erste lesbische Freundin hatte. Wie sie mir sagte, war ihr erst durch das Erlebnis überhaupt bereust geworden, dass sie lesbisch ist. Mit ihrer Erlaubnis habe ich die Geschichte hier niedergeschrieben. Allerdings stimmen gewisse Details eben nicht. Ich hoffe, sie hat euch dennoch gefallen. Und nun, meine Herren und Damen, die Schlussworte. Es hat mir riesigen Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Lesen wie ich. Klammer auf Zwinker, Klammer zu. Ich liebe Sex, ob nun alleine, mit Freuen oder auch mit Männern. Sex ist etwas, was unserem Leben Halt und Würze verleiht. Natürlich sollte man es nicht übertreiben, denn zu viel des Guten ist immer noch zu viel. Ich habe bereits Ideen für ein zweites Buch. Nein! Zwischenzeitlich, während ich hier geschrieben habe, dachte ich, ich könnte eigentlich mehr Kapital schreiben. Es ist bei weitem nicht das erste Buch, wen auch mein erstes, was ich veröffentlicht habe. Ich wollte für den Anfang nicht zu viel schreiben. Meine Legasthenie steht mir da auch meist im Weg. Ich hoffe, ihr freut euch auf eine Fortsetzung des Buches. Manche Geschichten sind noch nicht zu Ende, andere sind noch nicht geschrieben. Es wird also weiterhin noch einiges mehr zu lesen und zum Erfreuen, Klammer auf Zwinker, Klammer zu, geben. Ich möchte mich am Schluss nochmal entschuldigen wegen Rechtschreibung oder Grammatikfehlern. Ich hoffe, es war dennoch angenehm zu lesen. Ich habe nur leider nicht die Möglichkeit, es einem Lektor, Leck mit CK, oder Ähnlichem zu überprüfen zu geben, da solche Dinge alle Geld kosten. Ende. Ja, in diesem Sinne sage auch ich euch, lebe wohl, habt noch viel Spaß miteinander, Klammer auf Zwinker, Klammer zu. Entschuldigung für eventuell richtig gelesene Rechtschreibfehler. Tja, und ich fürchte fast, wir sehen uns beim nächsten Buch wieder. Metal on, metal off. Triff mich in der Schanze völlig nackend am Schreibtisch. Bestseller schreibend, nenn mich Frankens Karl Maywitsch. Nein, ich bin nicht dick, ich bin echt gut in Form. Du bist nur ein Neider, ich bin Sexbuchautor. Sieh nur, der Drachenspeer zuckt. Erst wird dir heiß und danach wird gefuckt. Sieh nur, der Drachenspeer zuckt. Erst wird dir heiß und danach wird gefuckt. Das Pseudonym ist Olaf, der Weibern auf den Po klatscht. Auf meine Sexromane masturbiert auch deine Oma. In der Welt, in der ich lebe, wird gelächelt und gestöhnt. Den Drachenspeer finden nicht nur fette Nutten schön. In meinen Büchern wird sogar die deutsche Sprache gefickt. Und beim Bäcker wird dann fresche neue Ware getickt. Ja, schreib mal bitte an, 20 Brötchen, 4 Brezeln. Und nach dem Frühstück wirst du noch was Schönes erlebe. Steck weg die Kondome, ich will gern auch mal ohne. Caroline nennt mich gerne ihre Sperma-Kanone. Ja, wir rammeln wie Hunde, 4 Orgasmen pro Stunde. Danach Carsten zerbumsen, das ist gar nicht erfunden. Sieh nur, der Drachenspeer zuckt. Erst wird dir heiß und danach wird gefuckt. Sieh nur, der Drachenspeer zuckt. Erst wird dir heiß und danach wird gefuckt. Sieh nur, der Drachenspeer zuckt. Erst wird dir heiß und danach wird gefuckt. Sieh nur, der Drachenspeer zuckt. Erst wird dir heiß und danach wird gefuckt. Ich hab nen Cock, wie ihn nur waschechte Nogger haben. Da kannst du meinen Kumpel, den Jogger, fragen. Nachdem er schnaufend einmal zur Ruine hochrennt, lobt er meine offensichtlich sehr stabile Potenz. Yeah. Ich bin so ein guter Mensch, ich hab noch nie gelogen. Niemals. Doch trotzdem wurde ich dann von Sophie betrogen. Erst hab ich sie zerfickt, dann in die Klapse geschickt. Heute datet die nur dennoch noch den Psychologen. Egal ob Väter, Mütter, Kinder, Kreise, ja Tiere. Du kannst dir sicher sein, ich ficke deine Familie. Sogar Luan auf Malle kriegt deinen Kampfschutz auf die Bräune. Hast du es jetzt verstanden? Das ist die Antwort auf die Träume, ja! Sieh nur, der Drachenspeer zuckt. Erst wird dir heiß und danach wird gefuckt. Sieh nur, der Drachenspeer zuckt. Erst wird dir heiß und danach wird gefuckt. Sieh nur, der Drachenspeer zuckt. Was ist sie? Erst wird dir heiß und danach wird gefuckt. Sieh nur, der Drachenspeer zuckt. Große Brüste. Erst wird dir heiß und danach wird gefuckt, ja.